Es führt sozusagen fast 60 Jahre jüdisches Leben, religiöses Leben in Deutschland ein Stück weit ad absurdum, weil die Organisationsstrukturen, die wir ja nicht nur als jüdische Gemeinschaft, sondern auch andere Religionsgemeinschaften aufgebaut haben, damit quasi ausgehebelt werden. Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist verärgert über das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht hat entschieden, dass der Staatsvertrag des Landes Brandenburg mit dem dortigen Landesverband der jüdischen Gemeinden nicht mit den Artikeln des Grundgesetzes zur Glaubensfreiheit und zur ungestörten Religionsausübung vereinbar ist. Im Kern geht es dabei um Geld. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland bekommen sowohl zur Unterstützung ihrer religiösen Arbeit wie auch für ihre kulturellen und sozialen Aktivitäten Unterstützung aus den Haushalten von Bund und Ländern. Das war so lange kein Problem, wie die Gemeinden klein waren. Seit Anfang der 90er Jahre aber sind sie erheblich gewachsen. An vielen Orten hat sich ein buntes, neues jüdisches Leben entwickelt. Ein Nebeneffekt davon ist, dass nun wieder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Strömungen betont werden. Geklagt hatte die gesetzestreue jüdische Landesgemeinde Brandenburg. Diese Vereinigung fühlt sich, nach eigener Darstellung, in besonderer Weise den Regeln des jüdischen Religionsgesetzes verpflichtet und gehört damit zu einer Variante des orthodoxen Judentums. Sie glaubt, aus religiösen Gründen nicht unter einem Dach mit den Gemeinden des nicht-orthodoxen Landesverbandes in Brandenburg sein zu können, wollte aber an dem Staatsvertrag beteiligt werden. Dass es jetzt hier an einem ganz konkreten Fall zum Streit gekommen ist, ist einfach dem Umstand geschuldet, dass der Bund der Gesetzestreuen als sogenannte jüdische Gemeinde im Land Brandenburg eben höchst zweifelhaft ist, was die Frage der Gemeindeeigenschaften angeht. Kurz gefasst stellt der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Frage, dass diese orthodoxe Sondergemeinde überhaupt eine lebendige Gemeinschaft von Juden ist und ein entsprechendes religiöses und kulturelles Leben entfaltet. Sein Verdacht ist, dass sich diese Gruppe nur als Gemeinde ausgibt, um an die öffentlichen Unterstützungsleistungen des Landes zu kommen. Die Gemeindeeigenschaft zu beurteilen, habe das Bundesverfassungsgericht aber unterlassen. Tatsächlich läge das auch außerhalb der Kompetenz einer staatlichen Institution. Es sei eine innerreligiöse Angelegenheit, die nur die jüdische Gemeinschaft selber entscheiden könnte. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied aber, dass der Staat zwar frei sei, bestimmten Religionsgemeinschaften Zuschüsse für ihre Arbeit zu gewähren, wenn er es aber mache, müsse er auch dafür sorgen, dass die Verteilung gerecht erfolge. Wozu sollen dann überhaupt noch Landesverbände jüdischer Gemeinden etabliert werden? Ja, wozu soll es überhaupt noch Staatsverträge geben? Das ist dann alles überflüssig, denn jede Gemeinde, jeder Verein, der sich mit religiösen Dingen beschäftigt, kann sich dann direkt an das Kultusministerium wenden. Und um Unterstützung bitten. Bund und Länder wollten genau das vermeiden. Der Konflikt ist nicht neu und ist erst vor wenigen Jahren mit großer Heftigkeit zwischen den seit Mitte der 90er Jahre entstandenen liberalen jüdischen Gemeinden und dem Zentralrat ausgefochten worden. Mit dem Verfassungsgericht haben die Liberalen damals nur gedroht. Gerichte jedoch haben auch sie schon bemühen müssen, um Anerkennung zu finden. Mittlerweile herrscht bis auf wenige Ausnahmen ein gedeihliches Miteinander zwischen den mehrheitlich orthodox geführten Gemeinden im Zentralrat und denen der liberalen Juden, bestätigt auch Jan Mühlstein, Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland. Wir müssen sehen, dass es doch nicht in die Hände des Staates gelegt werden kann, zu entscheiden, wer zur jüdischen Gemeinde gehört. Und ich denke, wir werden sehr intensiv mit dem Zentralrat darüber sprechen, welche Kraft die jüdische Gemeinschaft selber hat, zu integrieren, damit solche Fragen nicht vor Gerichten ausgetragen werden müssen. Denn überall dort, wo wir uns einigen, brauchen wir die Gerichte nicht. Die Hauptkritik des Verfassungsgerichts richtet sich dagegen, dass die Landesverbände der jüdischen Gemeinden parteilich seien. Sie würden versuchen, konkurrierende Gemeinden von öffentlichen Zuschüssen fernzuhalten. Dabei hat ein anderes Bundesgericht, das Bundesverwaltungsgericht, schon vor Jahren handhabbare Vorgaben entwickelt, an denen sie entscheiden könnten. Zentralrat und jüdische Landesverbände werden sich Gedanken darüber machen müssen, was sie nun den Gesetzgebern in Bund und Ländern empfehlen. Denn potenziell stehen jetzt nahezu alle Staatsverträge auf dem Prüfstand. Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden. Wie gehen wir damit um, dass staatliche Gelder über die Vertragspartner, und das sind bisher die Landesverbände, tatsächlich denjenigen zugutekommen, die dieses Geld nicht nur brauchen, sondern auch verwenden im Dienst für den Aufbau einer jüdischen Gemeinschaft?